Erfahrung hat übrigens gelehrt, dass das Anlegen schwerer Fesseln, Versetzung in ein düsteres Zimmer, Abwechslung besserer Kost mit geringerer und dergleichen oft gute Wirkung tun. Sowie auf der anderen Seite Erleichterung der Lage eines Gefangenen diesen oft weich macht. Hessel zum Beispiel war in Wesel stumm und hielt 100 Prügel aus, ohne ein Wort zu sprechen. Aber die Erlaubnis, seine Frau einmal zu sehen, das Versprechen, ihr eine Spazierfahrt zu gestatten, eine Pfeife feinen Tabaks, ein Glas Wein zur rechten Zeit, lösten seine Zunge. Jeder Mensch, auch der Bösewicht, hat gute oder doch schwache Seiten. Und der Richter, der nur mit Stockprügeln und Daumenschrauben wirken kann, der ist wahrlich nicht zu seinem Berufe geboren. Johann Bückler, der unter dem Namen Schinderhannes weit mehr berüchtigt war, als er wirklich verdiente, besaß die innigste Liebe für seine Eltern und für seine Mätresse. Jede mildere Behandlung, welche diese erfuhren, jede Hoffnung, ihre Strafe zu verringern, vermochte bei weitem mehr als eine ihm selbst erwiesene Gefälligkeit. Bei Damian Hessel trat angesichts seiner Geliebten beinahe der gleiche Fall ein. Auf ihn, der ungern gewohnte Genüsse entbehrte, wirkte es sehr, wenn man ihm diese von Zeit zu Zeit gestattete. Durch den gesellschaftlichen, politischen und organisatorischen Wandel nach der Französischen Revolution war die Strafverfolgung zunehmend effektiver geworden. Aber auch östlich des Rheins wurde das Räuberleben immer schwieriger, nachdem Napoleon das Heilige Römische Reich deutscher Nation für erledigt erklärt hatte. Aus über 300 winzigen Territorien waren 39 größere Flächenstaaten geworden, in denen nun auch die französischen Methoden der Verbrechensbekämpfung Schule machen konnten. Im Großherzogtum Baden zum Beispiel war der Heidelberger Stadtdirektor und Räuberfänger Dr. Ludwig Pfister ein gelehriger Schüler seiner Kollegen Keil und Rebmann. Zwar bedauerte er es manchmal, dass er nach den Reformen in Baden nicht mehr schlagen und foltern durfte, doch er kam auch mit den neuen Methoden bald erstaunlich gut zurecht. Die Räuber der von ihm gefangen genommenen Hölzerlebsbande durften im Mannheimer Zuchthaus, dem horigen Ranzen, und in den Heidelberger Gefängnissen Karten spielen und musizieren, ja sogar mit den Kindern der Gefängniswärter spielen. Manfred Rich malte seine Zelle mit Szenen aus der biblischen Geschichte aus und schrieb seine Lieder und Gedichte in Frakturbuchstaben auf die Kerkerwand. Die Armut, die war freilich schuld, weil man sie nicht mehr hat Geduld. Die großen Herren sind schuld daran, dass mancher tut, was er sonst nicht getan. Die religiöse Bindung der Räuber wurde genutzt. Sie wurden, nach Konfessionen getrennt, in katholische und evangelische Zellen gesperrt, zur seelsorgerischen Bearbeitung inklusive gemeinsamem Abendmahl. So erfuhren die Richter über die Pfarrer weitere, oft sehr persönliche Details, die sie für ihre Verhöre nutzen konnten. Ob die moderneren Verhörmethoden auch die humaneren waren, kann bezweifelt werden. Dr. Pfister zum Beispiel war überzeugt, dass seelische Folter grausamer und wirksamer sein konnte als körperliche Torturen. Seine neuen kriminaltechnischen Praktiken beschrieb er in aktenmäßigen Geschichten für die Fortbildung künftiger Kommissare und Untersuchungsrichter. Die Frau des Hochstaplers und Posträubers Karl Grandisson beispielsweise steckte Pfister fast ein Jahr lang in Isolationshaft und schirmte sie total von der Außenwelt ab. Mal behandelte er sie als Dame der Gesellschaft, der sie in Heidelberg jahrelang angehört hatte, mal als gemeine Diebin. Um von ihr die Mitwisser und die Geldverstecke ihres Mannes zu erfahren, verheimlichte er Rose Grandisson monatelang den Selbstmord ihres Mannes. Permanent setzte er die als engelhaft schön geschilderte Frau mit großen und kleinen psychischen Torturen unter Druck, indem er ihr wochenlang keine frische Wäsche mehr zukommen ließ, die Besuche ihrer Kinder mal genehmigte, mal verweigerte, ihren Hausrat versteigern ließ und die Kinder schließlich zur Adoption freigab. Mit dem Sieg über Napoleon und der politischen Neuordnung nach dem Wiener Kongress im Jahre 1815 ging auch die Räuberzeit allmählich zu Ende. Die Kriminaltechnik und die Zusammenarbeit der Behörden hatten entscheidende Fortschritte gemacht. Die legendären Räuberhauptleute wie Schinderhannes, Fetzer, Hessel und Hölzerlips waren gefasst und hingerichtet. Andererseits lohnte das Räubern ja auch kaum mehr. Das Geld wurde immer seltener in Schatztruhen deponiert oder per Postkutsche spazieren gefahren. Es lag auf Banken und auch das Gangstertum verlagerte sich mehr und mehr in das Dickicht der großen Städte.